Deutschland Freiheit naht. Es kann den Ungehorsam niemals dulden. Die Bücher müssen brennen. Ich kann mich nicht gegen den Geist vergehen. Ein Geist nur ist der des Gehorsams. Wer sich widersetzt, muss fallen. Kann wider Willen und Wissen verbrennt die Bücher. Ich erfülle ihm jede Forderung, locke ihn, zwinge.